Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Die Libertäre Medienmesse in Essen 2014. Eine Collage des anarchistischen Radios Berlin. Vom 29. bis zum 31. August 2014 fand in Essen im Ruhrgebiet die dritte libertäre Medienmesse statt. Als anarchistisches Radio Berlin haben wir dieses Event begleitet, mit Leuten gesprochen und Eindrücke gesammelt. Einleiten möchten wir den Beitrag mit der allgemeinen Einschätzung eines langjährigen Messeteilnehmers zur neueren Entwicklung von anarchistischen Buchmessen. Ja, zumindest gibt es mehr von solchen Messen in letzter Zeit, ne? Also das hat sich ja jetzt im Laufe der letzten 10, 15 Jahren entwickelt, dass solche Messen so regional stattfinden. Vielleicht ist es auch, sind diese Messen auch jetzt, sagen wir so, vielleicht hängt es die Tatsache, dass es mehr solche Messen gibt, auch mit so einer Krise des Buchhandels einfach zusammen. Dass man diese Messen halt braucht, um überhaupt noch was von der Existenz solcher Literatur zu erfahren, weil man die im Buchhandel praktisch nicht mehr antrifft. Da ist sie mehr oder weniger verschwunden, auch diese kleinen politischen oder unabhängigen literarischen Buchhandlungen und so weiter, die immer noch so ein wesentlicher Vermittler gewesen ist in der Vergangenheit. Das bricht doch mehr und mehr weg. Ne? Das ist also von daher vielleicht auch ein Ausdruck einer gewissen Krise des ganzen Buchbetriebs. Irgendwie waren beide Dinge gut zu spüren auf dieser Messe. Zum einen die Krise des gedruckten Buchs, aber auch der Schwung, den die neuen regionalen Messen bringen, wie es die anarchistische Buchmesse in Mannheim, aber eben auch die libertäre Medienmesse in Essen ist. Wichtig und spürbar war bei dieser Messe auch der regionale Bezug. Wir fragten eine Teilnehmerin nach den Hintergründen des Austragungsortes, nämlich die Zeche Karl. Ja, also ich bin sehr, sehr interessiert in solchen Industriegebäuden und es ist natürlich toll, eben so ein schönes Gebäude zu haben, beziehungsweise eigentlich sind es ja mehrere Gebäude. Toll fand ich zum Beispiel den Malatow-Turm. Zuerst nicht wirklich gewusst, was das ist, herausgefunden, dass der Malatow, dieser Begriff eigentlich aus einem Krimkrieg aus den 1850ern kommt, wo einfach ein Turm sehr, sehr gut befestigt war und Malatow-Turm hieß und diesen Begriff hat man für diese Zechetürme dann später übernommen. Allerdings erst in den 20er, 30er Jahren, während diese Gebäude hier ja eigentlich schon aus den 1850ern ungefähr stammen und spätere Zeiten. Naja, und es ist einfach ganz nett, sich dieses Gelände einfach mal anzuschauen. Dieser Flair ist einfach ganz toll, wo man einfach spürt, dass man im Ruhrgebiet ist. Also man riecht es fast, obwohl eigentlich ja schon seit fast 100 Jahren diese Zeche stillgelegt ist. Die Messe an sich war in einer Halle untergebracht, die Teil eines größeren Gebäudekomplexes ist. Auch im davorliegenden Flur waren einige Stände untergebracht. Weiter vorn war eine Bar mit Restaurantbetrieb. Dort befand sich eine kleine Bühne sowie ein daneben liegender Raum, das sogenannte kleine Wohnzimmer. An beiden Orten fanden während des gesamten Wochenendes parallel Veranstaltungen statt, etwa Buchveröffentlichungen, Vorträge zu aktuellen Themen oder Projekte, die sich vorstellten. Welchen Eindruck hatten BesucherInnen von der Messe? Also ich war erstmal erstaunt, wie viele Schausteller eigentlich in so einen kleinen Bereich reingepasst haben. Also ich fand, wenn man sich das auf der Internetseite angeguckt hat, sah das extrem groß aus und hier ist es doch auf recht engen Raum gehalten, was ich aber in Sachen Vielfalt jetzt nicht einschränkend finde. Und was das Programm angeht? Das Programm, das ist sehr, sehr vielfältig. Also man muss schon sich ein bisschen vorab informieren, wo man hingehen will, weil man sonst einfach viele Sachen hat, die einen interessieren würden, die sich eventuell überschneiden könnten, wenn man nur nach dem Namen geht. Also da muss man schon vorher ein bisschen gucken. Neben passenden Veranstaltungen gab es natürlich auch wahnsinnig viele Bücher und andere Materialien von Verlagen wie Nautilus, Edition Assemblage, Edition AV, Schmetterling Verlag und so weiter, die das Herz von interessierten Erwachsenen erfreuen. Doch gab es eigentlich auch was für kleinere Leute? Wir fragten nach. So, wir sind hier mit Alice. Bist du das erste Mal auf einer Buchmesse? Glaub schon. Und wie gefällt es dir soweit? Sehr gut. Gibt es auch was für Kinder hier? Ja, ein paar Bücher schon. Kannst du ein Beispiel nennen? Zum Beispiel, ich habe mir jetzt ein Buch geholt, das heißt Gott gibt es wohl nicht. Aha, worum geht's da wohl? Für nichtgläubige Kinder und dass man sich entscheiden soll, dass man selber entscheiden soll, an was man glauben soll. Die Libertäre Medienmesse in Essen 2014. Eine Collage des anarchistischen Radios Berlin. Es sind immer noch im überwiegenden Maße eben Buchmessen. Also auch diese Li-Messe, die sich halt eher als Medienmesse betrachtet, ist natürlich schon, wenn man es von der schieren Präsenz her betrachtet, eine Buchmesse. Ne? Also ich habe jetzt noch gar nicht gesehen, was hier an sagen wir mal, Nicht-Print-Medien oder so vorhanden ist. Es war auf alle Fälle bei den ersten beiden Li-Messen vor 2 und 4 Jahren war das schon doch deutlicher präsent. Schien es mir als dieses Mal, vielleicht habe ich es nur nicht aufgepasst, was hier jetzt noch abläuft. Aber es sind eben immer, ich habe den Eindruck, der Anarchismus dann immer doch noch im hohen Maße eine Buchkultur. Und das schlägt sich dann eben auch in solchen Messen nieder. Nicht nur uns ist natürlich aufgefallen, dass die Anzahl von Ständen, die nichts mit Papiererzeugnissen zu tun hatten, recht überschaubar war. Der klasse Vertreter anderer Medien ist das Internetprojekt free.de, mit dem wir uns über die Li-Messe sowie über andere Medienformen unterhielten. Ja, wir sind hier am Stand von free.de. Das ist jetzt nun mal kein klassischer Verlag oder hat nicht mal irgendwas mit Büchern zu tun. Vielleicht könnt ihr kurz was zu dem Projekt sagen und gerne auch ein paar Einschätzungen zu dem Thema Medienmesse jetzt mal im Speziellen. Ja, hi, also ich bin Tytonedae von free.de und wir sind ein Internetprojekt, also kein Verlag, und wir sind Teil vom Wissenschaftsladen in Dortmund, und unser primäres Ziel ist, als der WILA gegründet wurde, halt Wissen und Gesellschaft zusammenzubringen, und da ist halt relativ naheliegend, dass man sich nicht nur auf Printmedien beschränkt, sondern für uns war damals der Gang ins Internet halt eine Perspektive, und das ist natürlich auch ein guter Grund, warum man sich hier bei einer klassischen Buchmesse auch mit dem Thema Internet auseinandersetzt, und darum sind wir halt auch heute hier. Ja, also diese spezielle libertäre Buchmesse hier nennt sich ja libertäre Medienmesse. Ist euer Eindruck erstmal, dass die Messe dieser Titulierung gerecht wird? Ich habe schon den Eindruck, es gibt halt sehr viele verschiedene Gruppen, viele Antiquariate, die sich auch irgendwie mit anarchistischer und sonst irgendwie progressiver Literatur auseinandersetzen. Und das finde ich ein sehr angenehmes Publikum, auch die Leute, die hier hinkommen, sich das anschauen. Und für uns, die wir halt uns mit elektronischen Medien beschäftigen, ist halt natürlich auch wichtig, zum Beispiel Zugänglichkeit zu Archiven zu gewährleisten, abseits von Google, Bibliotheken, auch deren Kataloge durchsuchbar zu halten, zu machen. Also eine leichte Zugänglichkeit tatsächlich auch zu Medien, Printmedien, Online-Medien, digitalen Medien zu gewährleisten, dadurch, dass man sie überhaupt erstmal finden kann, wenn man danach recherchiert. Und somit auch sicher zu sein, dass es viel schwieriger wird, Zensur zu gewährleisten. Ja, und was könnte es vielleicht für Perspektiven zur Einbindung anderer Medienformen in solche Buchmessen geben? Also wäre schon spannend, sich zu öffnen, auch für audiovisuelle Medien, Audiomedien wie jetzt hier Radio, aber auch zum Beispiel Medienprojekte, die Dokumentationen machen, um auf bestimmte Missstände hinzuweisen, oder auch Projekte wie aus Dortmund die Velo Kitchen, die halt die Critical Mass Fahrraddemos organisiert. Das sind jetzt keine klassischen Arten, wie man publiziert, aber man geht schon auch an die Öffentlichkeit und will was erreichen. Und ich glaube, die hätten auch genauso ihre Berechtigung hier auf dieser Medienmesse. So eine Messe muss natürlich organisiert werden. Das Programm geplant, Referentinnen angesprochen, die Technik bereitgestellt, die Verlage angeschrieben, die Tische hingestellt werden. Eine Menge Arbeit, die die Orga-Gruppe der Lee-Messe stemmte. Darüber, aber auch über das Thema der Medien, sprachen wir mit drei Personen aus dem Orga-Team. Ja, ich bin jetzt hier mit ein paar der Organisatorinnen der libertären Medienmesse. Es ist ja mittlerweile die dritte Ausgabe. Und wie wir gehört haben, gibt es da so eine Art, oder zumindest Versuch eines Generationsübergangs, dass jetzt auch neue Leute das organisieren. Und ihr gehört dazu. So, wie ist dieser Prozess der Organisierung vonstatten gegangen? Also die Leute, die das jetzt schon zum dritten Mal machen, kommen halt aus meinem näheren Umfeld. Und ich fand das schon immer sehr interessant. Ich lese halt ziemlich gern und finde das sehr wichtig, das so weiterzutragen. Und ich habe halt schon bei der zweiten libertären Medienmesse in Bochum mitgeholfen, aber halt nicht bei der Orga, sondern nur bei der Messe. Und dann wurde ich halt auch gefragt, ob ich mitmachen will. Und für mich war halt klar, finde ich ein super Projekt und habe ich auf jeden Fall Lust drauf mitzumachen, und es war sehr gut. Und es gibt jetzt halt ein paar Leute, die neu dabei sind, ein paar alte, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung für alle. Ja. Und wie ist es so allgemein angelaufen? Hattet ihr das Gefühl, jetzt gibt es so eine Übersättigung, oder lief das eher gut? Nee, wir brauchen ja dringend Leute. Wir sind eine relativ kleine Orga-Gruppe, wir haben viel zu tun. Wir suchen eigentlich immer noch Leute, die mitmachen wollen, was aber sich irgendwie auch ein bisschen schwierig ergibt. Also es hat nicht so richtig funktioniert. Wir hatten irgendwie noch ein paar Leute dabei, aber die sind dann wieder abgesprungen, und eigentlich brauchen wir noch dringend Leute, die mithelfen. Wir machen das ja alles auch ehrenamtlich, und viele von uns machen das auch neben dem Beruf. Und ja, dann merkt man schon manchmal, dass einem die Zeit so ein bisschen davonläuft. Gerade jetzt zum Schluss hin war es echt viel Arbeit und ist ein bisschen in Stress ausgearbeitet, aber gut, dafür ist jetzt auch die Medienmesse gut gelungen, finde ich. Ja, wie ist euer Eingangsgefühl? Ich meine, wir sprechen jetzt am Samstag. Ist es noch der größte Teil des Tages noch vor uns, und Sonntag ist ja auch noch? Ja, gestern am Freitag war halt relativ wenig los, aber das war wohl in den Vorjahren halt auch schon. Das läuft halt langsam an, aber mittlerweile sind die Veranstaltungen ziemlich gut besucht. Der Film, der gerade lief, der war wirklich voll, und ich denke, es wird jetzt noch ein bisschen mehr werden, und dann sind wir schon ganz zufrieden damit. Was ist das Thema der diesjährigen Medienmesse? Das Thema ist Frauen, Arbeit und Migration. Wir haben das erstmalig unter so einen Themenschwerpunkt gestellt. Die anderen Messen waren meines Wissens ohne einen Themenschwerpunkt. Ich finde es persönlich ganz gut, dass wir das gemacht haben, weil es einfach nochmal den Fokus bündelt auf ein paar zentrale Themen, die ja in der breiten Öffentlichkeit ja auch sehr heftig und ja konträr diskutiert werden. Und ich fand es gut, dass man einfach sich so ein bisschen fokussieren kann. Wie ist es da mit den Veranstaltungen? Habt ihr da genug Leute bekommen, die ja eine Lesung oder einen Vortrag oder eine Diskussion dazu organisieren? Also jetzt zum Schluss haben wir einige bekommen, sind wir auch ganz zufrieden mit der Auswahl, weil wir ziemlich viele verschiedene Sachen auch haben. Aber man muss auch sagen, dass wir am Anfang Schwierigkeiten hatten, Leute zu finden. Wir haben viele Absagen bekommen aus terminlichen Gründen, die halt nicht können, weil jetzt auch Ferienzeit ist. Und das war jetzt auf dem letzten Drücker, haben wir noch aber einige gute Vorträge bekommen. Welche Rolle spielt die Medienmesse so vielleicht auch für euch persönlich, das auch zu organisieren? Ja, für mich persönlich ist das ganz schön. Ich bin zum ersten Mal dabei bei der Organisation der libertären Medienmesse, und für mich ist auch vieles, was Anarchismus bedeutet, noch nicht so ganz greifbar. Und während der Organisation wurde es für mich ein bisschen greifbarer, weil natürlich in selbstverwalteten Gruppen kommen natürlich einige Probleme zutage, die man nicht hat, wenn es einen obersten Chef gibt, und darunter gibt es so ein paar Subchefs, und dann drunter ist so das arbeitende Volk und führt einfach aus, was gesagt wird. Natürlich sind einige Sachen aus meiner Sicht so ein bisschen chaotisch gelaufen. Ja, einige Absprachen, die wir ganz am Anfang vor einem halben Jahr getroffen haben, die waren dann plötzlich nicht mehr so, und man hat sich so gewundert, oder der Austausch aus den verschiedenen Arbeitsgruppen. Ich fand es gut, Ich fand auch, dass wir immer schön im Prozess geblieben sind und ich fand, dass es am Ende auch wirklich eine ganz runde Sache geworden ist. Für mich war es deshalb so hilfreich, diesen Prozess auch bei mir selber und in der Gruppe zu beobachten, weil ich mir denke, wenn wir es in so einer kleinen Gruppe nicht schaffen, die Idee von Selbstverwaltung und Selbstbestimmung zu leben und das irgendwie auf die Kette zu kriegen, dann ist es natürlich fraglich, wie man das dann fordern soll für die gesamte Gesellschaft. Als Beispiel kann ich einfach mal nennen, irgendwie, dass man für sich selber auch lernen muss, Kritik angemessen zu äußern oder dass man die Prozesse einfach mehr im Auge behält, als man das sonst gewohnt ist. Sonst gibt man halt gerne mal schön die Verantwortung ab und hier muss halt wirklich jeder bei sich selber gucken und das fand ich sehr schön für mich zu beobachten, ja. Ja, also für mich persönlich ist es halt wichtig, sich zu organisieren. Ich mache das zwar auch bei anderen Stellen, in anderen Projekten, aber für mich ist das jetzt zum Beispiel ich finde es gut, dass wir uns auch, das ist halt eine ältere Generation, die das eigentlich macht. Das ist für mich halt auch wichtig, mich mit denen auseinanderzusetzen, sonst mache ich halt eigentlich mit Leuten in meinem Alter, die alle noch ein bisschen jünger sind. Jetzt diese verschiedenen Generationen finde ich sehr interessant und auch sehr wichtig, dass das so stattfindet. Okay, vielleicht noch als letzte Frage. Es gibt ja auch andere libertäre Buchmessen. Die libertäre Medienmesse nennt sich aber bewusst Medienmesse. Wie ist es da mit den Möglichkeiten oder den Ideen, die ihr dazu habt oder hattet, wie das auch dann tatsächlich als mehr multimediales Projekt auch tatsächlich zu realisieren ist, also von Verlagen mal abgesehen? Ich finde die anarchistischen Buchmessen halt auch sehr gut, aber es ist halt ziemlich monoton auf eine Art und Weise. Also wenn nur Verlage kommen, ist halt irgendwie immer dasselbe. Und ich finde es relativ modern, halt auch was anderes rein mitzubringen. Ich meine, Radiosendungen oder halt auch das Internetprojekt, das wir haben, ist halt eine sehr wichtige Sache, sich über das Internet zu vernetzen und das zu verdeutlichen. Wir wollten eigentlich auch ein bisschen Musik mit reinbringen, irgendwelche Plattenstände, die halt politische Musik vertreiben und halt ein bisschen mehr als nur Bücher. Das ist ja die dritte libertäre Medienmesse und wir haben bei allen drei libertären Medienmessen auch die freien Radios eingeladen. Wir haben diverse Videoprojekte eingeladen. Beim ersten Mal kam eins aus Chile. Aber die Resonanz in Deutschland selber oder im deutschsprachigen Raum, diese Einladung auch anzunehmen, also oder auch sogar nur auf die Einladung überhaupt mal zu antworten, dass sie angekommen ist, die tendiert gegen null. Was sehr frustrierend ist, also gerade für mich, der ich das jetzt zum dritten Mal schon gemacht habe und jedes Mal eben halt diese Videoprojekte, diese Radioprojekte mit auch angeschrieben habe und das dann halt wenig kam. Wir haben uns immer Gedanken gemacht, wie können wir das schaffen, was können wir auch für einen Rahmen bieten. Weil bei Messe und sowas denkt man natürlich zuerst an, ja gut, da steht ein Tisch, da lege ich was drauf. Ne? Aber so ein Radio, was willst du da groß drauflegen? Da kannst du ein Mikrofon hinlegen. Aber dann hat man vielleicht noch keine Vorstellung, was kann man da eigentlich machen. Ne? Und unsere Ideen waren durchaus auch zu sagen, gut, wir haben immer WLAN organisiert. Wir haben auch immer überlegt, okay, wenn jetzt ein Radio kommt, irgendwie, wir könnten live streamen ins Internet. Ne? Also das WLAN könnten wir so stark einrichten, dass das gemacht werden könnte. Stellt irgendwo ein Sofa hin und dann können die Referenten, Referentinnen vor oder nach ihrem Vortrag ein bisschen was erzählen, könnten interviewt werden, man könnte das live ins Internet streamen. Auch bei Videoproduktion. Ne? Wir haben immer gesagt, wir haben immer Videobeamer da, wir haben immer einen Raum, wo man was zeigen kann oder die auch vielleicht während der Messe selber was drehen und Videointerviews machen und solche Geschichten. Das wäre immer alles möglich gewesen. Was es gab, was auch ganz positiv war, ist diese Vorstellung auch immer von diesen Internetprojekten, also von Free vor allen Dingen, die auch immer da waren und auch immer sich um diese technische Seite mitgekümmert haben für das Internet. Und eine Sache, die ich jetzt leider vergessen habe, was aber eigentlich auch ganz gut war, und ich glaube, das war bei der zweiten, das war die Gaidao sogar, glaube ich, ne, die ein Projekt angeboten hat, zu zeigen, wie man diese Zeitung macht, beziehungsweise erklärt hat, wie die Gaidao entstanden ist, wie da die Arbeitsprozesse und sowas sind. Also wo Medien eben halt nicht nur im Sinne von, ich konsumiere das, sondern eben halt auch Medien, wie mache ich Medium eigentlich? Und das war auch immer so ein bisschen Ziel dieser libertären Medienmesse, dafür auch Raum zu bieten, was aber eben halt auch wenig angenommen wird. Und es gäbe eigentlich noch viel, viel, viel mehr Platz für viel mehr Sachen, wo die Leute mit ihren eigenen Ideen da reinkommen könnten. Und wo wir aber, das ist vielleicht auch ein bisschen der Nachteil von uns, wenn wir solche Einladungen rausschicken, vielleicht noch nicht so die Fantasie haben, das schmackhaft zu machen und zu sagen, guck mal, wir haben die und die Möglichkeiten, wir können uns das und das und das vorstellen. Hättet ihr da nicht Lust drauf? Also vielleicht muss man das mehr so schreiben. Aber wie gesagt, da fehlt uns vielleicht ein bisschen die Fantasie oder auch vielleicht einfach nur die Ahnung, wie man so ein Medium macht, dass wir da besser einladen können. Und naja, vielleicht gibt es eine vierte libertäre Medienmesse in 2 Jahren und vielleicht klappt das dann alles besser mit den Einladungen und dann auch mit der Resonanz und solchen Sachen. Es war dem Beitrag ja bislang anzumerken, dass wir eine kritische Sicht auf die ganze Medienthematik haben. Allerdings müssen wir hier auch ein paar selbstkritische Worte verlieren. Als A-Radio haben wir uns auch nicht als andersartiges Medium in die Messe selbst eingebracht. Warum, lässt sich schwer sagen. Definitiv ist es aber so, dass jede solche Messe eine riesige Chance ist, um mediale Projekte zu vernetzen und neuartige Darstellungs- und Interaktionsformen zu entwickeln. Eine Chance, die zuallererst von Medienprojekten ergriffen werden müsste. In diesem Sinne hoffen wir, dass die nächste Einladung zur LIE-Messe 2016 von mehr Projekten aufgegriffen wird, uns eingeschlossen. Die Libertäre Medienmesse in Essen 2014. Eine Collage des anarchistischen Radios Berlin. Zu Ende ist unser Beitrag noch nicht. Denn obwohl die Libertäre Medienmesse sehr bücherlastig war, hat es doch einige Projekte gegeben, die aus der Reihe fielen. Und wir meinen jetzt nicht den Stand des ND, der linken Zeitung Neues Deutschland, der vor allem durch die übergroße Standfahne und nicht nur durch ND-Kugelschreiber, sondern sogar durch ND-Schweizer Taschenmesser herausstach. Gut ins Auge fiel auch der große Stand der Zeitschrift Gaidao mit allen bis dahin erschienenen 44 Ausgaben und der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen mit allerlei Infomaterial. Uns im Blick wollen wir allerdings auf zwei Projekte lenken, deren Anwesenheit man nicht auf dem ersten Blick auf einer solchen Messe vermuten würde. Eine Bibliothek und ein Stand mit lauter Büchern auf Spanisch. So, wir sind jetzt hier am Stand der Gustav Landauer Bibliothek, die aus Witten ist. Und ich wollte fragen, ob ihr kurz was zu dem Projekt sagen könnt und was ihr euch von der Libertären Medienmesse erwartet. Wir sind ein Projekt, eine Bibliothek, ist eigentlich was Besonderes in dem Zusammenhang, weil normalerweise die Leute ja davon leben müssen, dass sie Bücher verkaufen. Aber wir haben jetzt gesagt, es gibt eben auch Leute, die nicht unbedingt das Geld haben und die sich die Bücher nicht leisten können. Und in diesem Linksbereich-Spektrum gibt es eigentlich kaum die Möglichkeit, über normale Bibliotheken direkt in die Bücher reinzuschauen. Da haben wir gesagt, wir wollen so eine kleine Bibliothek aufbauen, wo Leute die Bücher dann auch in die Hand nehmen können und mal reinschauen können. Man kann zwar über Fernleihen alles Mögliche bestellen, wenn man sich damit beschäftigt, aber direkt reinschauen ist eigentlich nicht möglich. Und bei uns gibt es eben die Möglichkeit, wir sind ein Projekt, das sich in einem soziokulturellen Zentrum befindet. Und wir haben da eben die Möglichkeit, bei Veranstaltungen den Leuten dann diese Publikation zu präsentieren. Wir suchen dann auch, wenn zu bestimmten Themen was gemacht wird, in diesem trotz allem, dass wir da unsere Literatur dann dazulegen und so weiter, dann haben die Leute auch immer die Möglichkeit, gleich einen guten Einblick in unseren Bestand zu bekommen. Ja, und warum sind wir hier auf der Messe? Das ist ja in dem Sinne, ist es eine Ruhrgebietsmesse. Und wir sind natürlich auch daran interessiert, dass Leute aus unserer Umgebung mitbekommen, dass wir existieren. Und bei so einer Ruhrgebietsmesse ist es eben sehr wahrscheinlich, dass da auch Gäste, zukünftige Gäste, das trotz allem sich darunter befinden und wir dann denen dann schon mal hier vorab zeigen können, was sie erwartet, wenn sie uns besuchen. Wer organisiert denn die Gustav Landauer Bibliothek und wie wird sie denn in Anspruch genommen? Also organisiert ist es von ein paar Individuen, die sich irgendwie im Frühjahr diesen Jahres zusammen getroffen haben und da ein bisschen was zu anarchistischer Theorie sich damit beschäftigen wollen, aber auch noch darüber hinaus. Und zur Nutzung der Bibliothek ist es ganz interessant, weil man da, auch wenn man irgendwie im Studium sich ein bisschen außerhalb der gängigen Literatur beschäftigen will, hat man da Anschluss auch für herrschaftskritische oder anarchistische Literatur zu beziehen und da dann das irgendwie in seine Arbeit mit einzubeziehen. Bueno, ahora algo en castellano. ¿Esta mesa qué es? Jetzt also auch was auf Spanisch. Was gibt es an diesem Tisch? Unser Stand ist von der Delegation der Fundación Anselmo Lorenzo. Wir haben Bücher aus dem Verlag der Fundación Anselmo Lorenzo, aber auch von anderen Verlagen, um ein wenig von der anarchistischen Kultur auf Spanisch zur Limesse zu bringen. Die Delegation ist bereits von Beginn an Teil der Orga-Gruppe der Limesse. Wir sind seit der ersten libertären Medienmesse dabei und wir hoffen, dass wir es noch viele Jahre bleiben werden. Wir hoffen auch 2016 wieder dabei zu sein. En el 2016 también estemos. Y acude también gente que habla castellano. Und kommen auch Leute vorbei, die Spanisch sprechen? Pues la verdad es que en la primera y en la segunda vino más gente. En esta ha venido. Die Wahrheit ist, dass bei den ersten beiden Messen mehr Leute da waren. Dieses Mal sind weniger Leute da. Aber wir haben die große Hoffnung, dass der Stand auch als eine Art Anknüpfungspunkt für spanisch sprechende Menschen dienen kann, die im Ruhrgebiet sind oder in der Region wohnen. Die Messe findet ja immer im Ruhrgebiet statt, im ersten Jahr in Oberhausen, im zweiten in Bochum und dieses Jahr in Essen. Nächstes Jahr vielleicht wieder in Bochum, aber eben im Ruhrgebiet. Es wäre uns auf jeden Fall eine große Freude, wenn dieser Stand als Kontaktort für diese Leute dienen könnte. Und natürlich, wenn sich hier alle wohlfühlen. Was wir bislang allerdings noch nicht in Erfahrung gebracht haben, ist, welche Motivation eigentlich die Leute haben, die hinter den Ständen stehen, die Stunde um Stunde darauf warten, dass Leute vorbeikommen. Hier eine ganz spannende Antwort. Ja, insgesamt, wie bei den meisten Buchmessen, ein recht interessiertes Publikum. Sehr toll sind natürlich immer diese persönlichen Gespräche, sowohl eben von Menschen, die man schon mal getroffen hat, als auch eben mit Menschen, die man neu kennenlernt. Und ich fand das gestern sehr interessant, als ich quasi mit meinem Standpartner ein Gespräch über Bildung angefangen habe und dann so eine Person dazu kam, die eigentlich erstmal Bücher sich angeschaut hat, ins Gespräch mit reinkam und irgendwann mal stand ein kleiner Pulk da, der eben eine sehr angeregte Diskussion zum Thema Bildung hatte, was ich sehr, sehr lustig fand. Wir hoffen, diese kleine Collage hat euch gefallen und vielleicht sogar Lust auf mehr gemacht. 2015 gibt es in Mannheim hoffentlich die nächste anarchistische Buchmesse in Deutschland, 2016 vielleicht die nächste Limesse im Ruhrgebiet. Die Musik für diesen Beitrag stammt vom veganen Elektropunk-Kollektiv Rustuf aus Spanien von ihrer CD Animal Fun. Mehr vom anarchistischen Radio Berlin findet ihr auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Hört rein!